Diopterich aber ging in den Königspalast, hoch erfreut über das Geschehene. Der König staunte ein wenig, als er seinen Minister kopflos sah, doch dieser erklärte ihm gleich, das sei so eine neue Mode. Amasit hingegen erschrak, denn seine List war umsonst verschwendet. Daheim angelangt tat er dasselbe wie sein Feind. Nun entbrannte zwischen ihnen ein Wettminiaturisieren. Sie schraubten sich die metallenen Flossen, Kiemen und Genicke ab. Nach einer Woche konnten sich schon beide unter den Tisch begeben, ohne sich zu bücken. Aber auch die beiden anderen Minister wussten ja sehr wohl, dass der künftige König nur die Kleinsten lieben sollte. Notgedrungen begannen sich die beiden gleichfalls zu verkleinern. Endlich war es soweit, dass nichts mehr abzuschrauben war. Verzweifelt sandte Diopterich den Diener nach dem Kesselflicker. Froton wunderte sich, als er vor das Angesicht des Magnaten vorgelassen wurde. Denn von dem Würdenträger war nur mehr wenig geblieben, und dennoch verlangte er beharrlich, noch weiter vermindert zu werden. »Erlauchter Herr«, sprach Froton und kratzte sich den Kopf, »mir scheint, es gibt nur ein einziges Mittel. Wenn eure Erlaucht gestatten, schraube ich das Gehirn aus.« »Nein, bist du übergeschnappt?« brauste Diopterich auf. Aber der Kesselflicker erläuterte, »das Gehirn verberge ich hier im Palast an einem sicheren Ort, zum Beispiel in dem Schrank da. Eure Erlaucht werden lediglich ein klein winziges Empfängerchen und ein Lautsprecherlein in sich tragen und auf diese Weise elektromagnetisch mit dem eigenen Denken in Verbindung stehen.« »Ich begreife«, sprach Diopterich, der an diesem Einfall Gefallen fand. »Nun denn, tu, was du zu tun hast.« Und Froton entnahm dem Minister das Hirn, legte es in die Schrankschublade, versperrte sie, überreichte den Schlüssel an Diopterich und steckte ihm dann ein klein winziges Apparatchen und ein Mikrofönchen in den Bauch. Diopterich war nun so klein geworden, dass er fast nicht zu sehen war. Angesichts solcher Verkleinerung erzitterten seine drei Nebenbuhler und der König staunte, doch er sagte nichts. Bricklerich, Amasit und Philonaut griffen zu verzweifelten Mitteln, schrumpften sichtbarlich von Tag zu Tag dahin und machten es bald ebenso wie der Kesselflicker mit Diopterich. Die Gehirne wurden verborgen, wo es nur anging, im Schreibtisch oder unter Bett, und die Minister verblieben als blinkende, geschwärzte Büchslein mit ein paar Orden, die nur wenig kleiner waren als sie. Da ließ Diopterich wieder seine Diener nach dem Kesselflicker suchen. Endlich erschien er vor ihm. Da rief er ihm zu, »Du musst etwas tun. Ich muss unbedingt um jeden Preis weiter verkleinert werden, sonst passiert etwas.« »Erlauchter Herr«, entgegnete der Kesselflicker und verneigte sich tief vor dem Magnaten, der zwischen Armstütze und Lehne des Sessels fast verschwand. »Das ist unerhört schwierig, und ich weiß nicht, ob es sich überhaupt machen lässt.« »Und wenn schon? Tu, was ich dir sage, du musst, wenn du mich glücklich auf Minimalgestalt verkleinerst, so dass mich niemand unterbieten kann, dann erfülle ich dir jeden Wunsch.« »Wenn mir euer Erlauch dies durch Ritterwort verbürgen, dann werde ich mein Möglichstes tun«, erwiderte Froton, denn im Kopf war ihm plötzlich ein Licht aufgegangen und durch die Brust schien lauterstes Gold zu strömen. Seit Tagen konnte er nämlich an nichts anderes denken als an die goldgewirkte Aurentina, in deren Brust wohl kristallene Glöcklein verborgen sein mussten. Diopterich leistete den Eid. Da nahm Froton von der kleinen Brust des Oberstprogrammisten die letzten drei Orden, die darauf gelastet hatten, und fügte sie zu einem dreiwandigen Schächtelchen zusammen, steckte ein Apparatchen hinein, so klein wie ein Dukaten, umschlang das Ganze mit feinem Golddraht, lötete hinten ein Stück Goldblech daran, stutzte es schwanzförmig zu und sagte, »Fertig, euer Erlaucht. An diesen hohen Auszeichnungen erkennt jedermann mühelos eure werte Person. Dank diesem Blechstück werden eure Erlaucht schwimmen können. Das Apparatchen aber ermöglicht die Verbindung mit dem Verstand, der im Schrank steckt.« Da freute sich Diopterich. »Was willst du haben? Fordere, sprich, du wirst alles bekommen.« »Ich begehre die Tochter eurer Erlaucht zur Frau, die goldgewirkte Aurentina.« Da wurde Diopterich furchtbar böse. Er schwamm um Frotons Gesicht herum, bewarf ihn mit Schmähungen, umklimperte ihn mit den Orden, nannte ihn einen frechen Gauner, Schubiak und Schuft und ließ ihn dann aus dem Palast werfen. Er selbst aber schwamm sogleich im sechsspännigen U-Boot zum Königchen. Bricklerich, Amasit und Philonaut erblickten Diopterich in neuer Gestalt und erkannten ihn nur an den herrlichen Orden, woraus er nun bestand, abgesehen von dem Schwänzlein. Furchtbarer Zorn durchzuckte die Rivalen. denn sie waren in Elektrobelangen wohl unterrichtet und sahen ein, dass sich eigenpersönliches Miniaturisieren schwerlich weiter vorantreiben ließ. Tags darauf aber sollte schon die feierliche Geburt des Königssohns stattfinden. Kein Augenblick durfte vergeudet werden. So kartete Amasit mit Philonaut ab, Diopterich auf seinem Heimweg zu überfallen, zu entführen und einzukerkern. Das war ja nicht schwierig, denn das Verschwinden einer so kleinen Person fiele niemandem auf. Gedacht, getan. Amasit hielt eine alte Blechbüchse bereit und lauerte damit hinter einem Korallenriff, woran Diopterichs Boot vorbei musste. Als es sich näherte, verlegten ihm plötzlich Amasits verlarvte Diener den Weg. Und ehe noch Diopterichs Lakaien eine Flosse zur Gegenwehr erhoben, war Diopterich schon mit der Büchse bedeckt und entführt worden. Amasit bog sofort den Blechdeckel um, damit sich der Oberstprogrammist nicht befreien konnte, verspottete und verhöhnte ihn grässlich und kehrte eilends heim. Doch zu Hause beschloss Amasit, den Gefangenen lieber nicht bei sich zu behalten. Und eben rief eine Stimme von der Straße her: »Köpfe verlöt ich, Hälse schweife, Bäuche flick ich und putz ich blank.« Erfreut rief Amasit den Kesselflicker. Das war aber just Froton. Ihm befahl er, die Büchse hermetisch zu verlöten. Als dies erledigt war, gab er ihm einen Taler und sprach: »Hör mal, Kesselflicker, in der Büchse steckt ein Metallskorpion. Im Keller meines Palastes ist er gefangen worden. Nimm ihn mit und draußen vor der Stadt wirf ihn weg. Dort bei der großen Müllhalde, du weißt schon wo. Und sicherheitshalber beschwere die Büchse ordentlich mit einem Stein, damit der Skorpion nicht entwischen kann. Und bei der großen Matrize öffne die Büchse nicht, sonst stirbst du auf der Stelle.« »Ich werde tun, was du befohlen hast, o Herr«, sprach Froton, nahm Büchse und Entlohnung und ging. Die Geschichte befremdete ihn. Er wusste nicht, was er davon halten sollte. Er schüttelte das Büchschen und drinnen klapperte etwas. »Das kann kein Skorpion sein«, dachte er. »So kleine Skorpione gibt es nicht. Wir werden ja sehen. Aber das hat noch Zeit.« Daheim angelangt, versteckte er die Büchse auf dem Dachboden, deckte sie mit altem Blech zu, damit die Frau sie nicht fände, und begab sich zur Ruhe. Doch die Frau hatte bemerkt, dass ihr Mann etwas unter dem Dach verborgen hatte. Und tags darauf hatte er kaum das Haus verlassen, um wie immer die Stadt abzuklappern und »Köpfe flick ich, Schweife löt ich« zu rufen. Da lief die Frau schon eilends auf den Dachboden, fand das Büchschen, schüttelte es und hörte Metall darin klimpern. »So ein Schuft, so ein Lump«, dachte sie und meinte Froton, »das ist doch die Höhe, er versteckt irgendwelche Schätze vor mir.« Sie bohrte schleunigst ein Loch ins Büchslein, aber sie sah nichts, also zertrennte sie das Blech mit dem Meißel. Und kaum hatte sie es ein wenig seitwärts gebogen, da sah sie Gold darin glitzern. Das waren Diopterichs Orden aus lauterstem Edelmetall. Zitternd vor hemmungsloser Raffgier riss sie den ganzen Blechdeckel ab. Und da erwachte Diopterich, der bislang wie tot geruht hatte, weil ihn das Blech gegen das Gehirn abgeschirmt hatte, das im Schrank im Palast lag. Diopterich fand wieder Kontakt zu seinem Verstand und rief: »Was soll das? Wo bin ich? Wer hat sich erfrecht, mich zu überfallen? Wer bist du, eklige Kreatur? Wisse, dass du elendiglich zugeschraubt sterben musst, wenn du mir nicht augenblicklich die Freiheit wiedergibst.« Als die Frau des Kesselflickers drei Ordensdukaten erblickte, die ihr zeternd und schweifwedelnd ins Gesicht sprangen, da erschrak sie so sehr, dass sie flüchten wollte. Sie sprang auf den Einstieg des Dachbodens zu. Aber Diopterich schwamm immerfort über ihr und drohte und fluchte, was das Zeug hielt. Da stolperte sie über die oberste Leitersprosse, fiel vom Dachboden und brach sich das Genick. Die Leiter rumpelte hinterdrein und die Falltür des Dachbodens fiel zu, weil sie nicht mehr von der Leiter gestützt wurde. So war nun Diopterich in der Bodenkammer eingesperrt, er schwamm von Wand zu Wand und rief vergebens um Hilfe. Am Abend kam Froton heim. Er wunderte sich, weil ihn die Frau nicht mit der Brechstange auf der Schwelle erwartete. Doch er ging in die Wohnung, und dort erblickte er die Frau und härmte sich sogar ein bisschen, denn er war ungemein gutmütig. Doch bald bedachte er die guten Seiten dieses Unglücksfalles. Er konnte die Frau zu Ersatzteilen verarbeiten, was sich sehr gut lohnte. Also setzte er sich auf den Fußboden, griff zum Schraubenzieher und begann, die Verblichene zu zerlegen. Da ertönten aus der Höhe piepsige Rufe. »Oho«, sagte sich Froton, »die Stimme kenne ich doch. Das ist ja der königliche Oberstprogrammist, der mich gestern aus dem Palast werfen ließ und noch nicht bezahlt hat. Aber wie ist der auf meinen Dachboden geraten?« Er legte die Leiter an die Falltür, stieg auf die Sprossen und fragte, »Seid das ihr, euer Erlaucht?« »Ja, ja, ich bin's«, rief die Opterich. »Jemand hat mich entführt, überfallen, in eine Büchse eingelötet. Eine Frau öffnete sie, erschrak und fiel vom Dachboden. Die Klapptür hat sich geschlossen, ich bin eingesperrt bei der großen Matrize. Wer du auch seist, lass mich frei und ich gebe dir alles, was du willst.« »Das höre ich schon zum zweiten Mal. Und mit Verlaub, ich weiß, wie viel es gilt«, erwiderte Froton. »Ich bin nämlich der Kesselflicker, den eure Erlaucht haben hinauswerfen lassen.« Und nun erzählte er die ganze Geschichte. Ein Unbekannter, wohl irgendein Magnat, habe ihn gerufen und ihm befohlen, die Büchse zu verlöten und auf der Müllhalde außerhalb der Stadt wegzuwerfen. Die Opterich begriff, dies müsse einer der königlichen Minister gewesen sein, höchstwahrscheinlich Amasit. Die Opterich bat und flehte, er wolle aus der Bodenkammer heraus, doch Froton fragte, wie er wohl jetzt noch auf Diopterichs Wort bauen solle. Und erst als dieser hoch und heilig geschworen hatte, er werde ihm die Tochter zur Frau geben, da öffnete Froton die Falltür, fasste den Magnaten mit zwei Fingern, die Orden nach oben, und trug ihn in den Programmistenpalast. Eben begannen die Uhren 12 Uhr mittags zu blubbern und die große Feier hob an. Die königliche Sohnesbergung aus dem Kindsofen. Also hängte Diopterich schleunigst noch den Großhochseestern am wogenbestickten Band zu den drei Orden, woraus er selbst sich zusammensetzte, und schwamm eilends zum Palast der Nioxiden. Froton aber betrat das Gemach, worin Aurentina zwischen ihren Hofdamen saß und auf der Elektromaultrommel spielte, und die beiden fanden viel Gefallen aneinander. Fanfaren ertönten von den Palasttürmen, als Diopterich ans Haupttor geschwommen kam, denn die Feier hatte soeben begonnen. Die Pförtner wollten ihn zunächst nicht einlassen, erkannten ihn aber an den Orden und öffneten das Tor. Und als es sich auftat, durchfuhr der unterseeische Durchzug den ganzen Krönungssaal, erfasste Amasit, Bricklerich und Philonaut, weil sie gar so sehr miniaturisiert waren, und trug sie in die Küche. Vergeblich um Hilfe rufend, kreisten sie dort ein Weilchen über dem Ausguss, dann rutschten sie hinein. Durch die gewundenen unterirdischen Kanäle gelangten sie bis vor die Stadt. Doch erst lang nach dem Ende der Feier wühlten sie sich aus Schlamm, Lehm und Schmutz hervor, reinigten sich und kehrten an den Hof zurück. Derselbe unterseeische Durchzug, der mit den drei Ministern so umgesprungen war, riss auch Diopterich mit und wirbelte ihn so heftig um den Thron, dass die goldene Drahtverschnürung zerbarst. Da stoben die Orden und der Hochseestern nach allen Seiten davon, das Apparatchen aber prallte mit Schwung gegen die Stirn des Königs Hydrops. Er wunderte sich sehr, denn aus diesem Krümel drang Gepiepse. »Eure Majestät, Vergebung, nicht mit Absicht, ich bin's, Diopterich!« »Der Oberstprogrammist!« »Was für dumme Späße in solch einem Augenblick«, rief der König und stieß das Apparatchen von sich. Und es sank zu Boden, und der Erzkiemerer zerstampfte es ahnungslos in kleine Stücke, als er zur Eröffnung der Feier dreimal den goldenen Stab auf den Boden schlug. Dem Kindsofen entstieg der Königssohn, und sein Blick fiel auf ein elektrisches Fischlein, das zu Füßen des Throns in einem Silberkäfig umherschwamm. Das Antlitz des Königssohns strahlte auf, und er gewann das kleine Geschöpfchen lieb. Glücklich endete die Feier. Der Königssohn bestieg den Thron, nahm Hydropsens Stelle ein und wurde zum Beherrscher der Argonautiker und zum großen Philosophen. Er widmete sich nämlich dem Studium des Nichts, da ja etwas noch Kleineres nicht denkbar ist. Er regierte gerecht unter dem Namen Nixlieb, und kleine elektrische Fischlein waren seine Leibspeise. Froton aber vermählte sich mit Aurentina. Auf ihre Bitten hin setzte er den im Keller gelagerten smaragdenen Körper Diopterichs wieder instand, nahm das Gehirn aus dem Schrank und baute es ein, wo es hingehörte. Der Oberstprogrammist und die anderen Minister dienten von nun an dem neuen König in Treue, weil sie sahen, dass sie keine andere Wahl hatten. Froton aber wurde Kronblechsess und lebte mit Aurentina lang und glücklich.